der Zoologe von Berlin. Hört, ihr Kinder, wie es jüngst ergangen, einem Zoologen in Berlin. Plötzlich führt ein Schutzmann ihn gefangen vor den Untersuchungsrichter hin. Dieser tritt ihm kräftig auf die Zehen, nimmt ihn hochnotpeinlich ins Gebet und empfiehlt ihm, schlankweg zu gestehen, das beleidigt er die Majestät, das beleidigt er die Majestät. Dieser sprach, Herr Richter ungeheuer, ist die Schuld, die man mir unterlegt. Denn dass eine Kuh ein Wiederkäuer hat noch nirgends Ärgernis erregt. Soweit ist die Wissenschaft gediehen, dass es längst in Kinderbüchern steht. Wenn Sie das auf Majestät beziehen, dann beleidigen Sie die Majestät. Dann beleidigen Sie die Majestät. Vor der Majestät, das kann ich schwören, hegt ich stets den schuldigsten Respekt. Ja, es freut mich oft sogar zu hören, wenn man den Beleidiger entdeckt. Denn dann wird die Majestät es sehen, ob sie majestätisch nach Gebühr. Deshalb ist ein Mops, das bleibt bestehen, zweifelsohne doch ein Säugetier. Zweifelsohne doch ein Säugetier. Ebenso ab vor den Staatsgewalten ich mich vorschriftsmäßig stets geduckt, auf Kommando oft das Maul gehalten und vor Anarchisten ausgespuckt. Auch wo Spitzelhorchen in Vereinen sprach ich immer harmlos wie ein Kind. Aber deshalb kann ich von den Schweinen doch nicht sagen, dass es Menschen sind. Doch nicht sagen, dass es Menschen sind. Viel Respekt hab ich vor dir, o Richter, unbegrenzten menschlichen Respekt. Lässt du doch die ärgsten Bösewichter in Berlin gewöhnlich unentdeckt. Doch wenn hoch zu rufen ich mich sehne, von dem Schwarzwald bis nach Kiautschau, bleibt deshalb gestreift nicht die Hyäne, nicht ein schönes Federfiederpfau, nicht ein schönes Federfiederpfau. Also war das Wort des Zoologen, doch dann sprach der hohe Staatsanwalt, und nachdem man alles wohl erwogen, ward der Mann zu einem Jahr verknallt. Deshalb vor Zoologie studieren, hüte sich ein jeder, wenn er jung, denn es schlummert in den meisten Tieren eine Majestätsbeleidigung, eine Majestätsbeleidigung. Schrumm, schrumm.